Der Blaubart von St. Pölten. Der spektakulärste Kriminalfall in Österreich aus der Nachkriegszeit. Nachgezeichnet von Karl Bogner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit meiner heutigen Dokumentation möchte ich Sie mit einem Kriminalfall bekannt machen, der, sieht man von den schrecklichen Verbrechen, die er beinhaltet, ab, aus einem ganz bestimmten Grunde so besonders interessant ist. Und zwar deshalb, weil bis auf eine Ausnahme diese Verbrechen, es handelt sich um Kapitalverbrechen, so leicht hätten verhindert werden können. Doch bitte, ich möchte jetzt weiter nichts verraten. Lassen Sie uns also beginnen. Wien, März 1952. Im Hause Nummer 36 in der Novara-Gasse, also in unmittelbarer Nähe des Pratersterns, wohnt die 43-jährige Emilie Meistertschick. Sie lebt äußerst zurückgezogen, grüßt zwar im Treppenhaus immer freundlich, hat aber sonst kaum Kontakt zu den anderen Hausbewohnern. Man hält sie für eine Sprachlehrerin oder eine Dolmetscherin. Emilie Meistertschick verstand es nämlich nur zu gut, ihren wirklichen Beruf oder in diesem Fall wohl besser ausgedrückt, ihr Gewerbe zu verheimlichen. Niemals empfing sie in der Novara-Gasse Männerbesuch. Der Prostitution ging sie ausschließlich drüben im 4. Bezirk am Naschmarkt nach. Dem Gesundheitsamt ist Emilie Meistertschick als besonders pünktliche Klientin bekannt. Noch nie hatte sie bei der vorgeschriebenen amtsärztlichen Untersuchung gefehlt. Die letzte wäre nun am 11. März 1952 fällig gewesen. Kollege Draschek, sagen Sie, was ist denn mit unserer Emilie? Der Meistertschick. Ja? Was ist denn mit der? Ja, die hätte doch am 11. zur Amtsärztlichen herkommen sollen. Heute haben wir aber schon den 15. und sie hat sich immer noch nicht blicken lassen. Aber die Meistertschick kommt doch seit Jahren pünktlich wie eine Uhrzeiger. Was sag ich? Na, vielleicht ist sie krank. Ja, möglich, vielleicht, das weiß man nicht. Aber das sag ich Ihnen, wenn die in den nächsten Tagen nicht aufkreuzt, werden wir die Dame heute wohl oder übel vorführen lassen müssen. Dass sich Emilie Meistertschick auch in den folgenden Tagen nicht beim Gesundheitsamt meldet, wird am 21. März das Polizeikommissariat Leopoldstadt um Vorführung ersucht. Doch ist es den Polizeibeamten im Verlauf einer Woche nicht möglich, die Meistertschick in ihrer Wohnung anzutreffen. Daraufhin lässt man am 27. März die Wohnung von einem Schlosser öffnen. Zwei Polizisten betreten die Wohnung, gehen durch das kleine Vorzimmer in die Küche und von dort weiter zum Schlafzimmer. Oje. Na, ich hab mir eh sowas gedacht. Was machen wir? Ja, da muss natürlich sofort die Kriminalpolizei her. Na ey. Bleib du da. Ich ruf gleich das Sicherheitsbüro an. Ja, aber du mit dir. Wenig später treffen in der Novara-Gasse 36 bereits zwei Beamte der Mordkommission, ein Gerichtsarzt und ein Polizeifotograf ein. Bitte, Herr Kommissär, da geht's zum Schlafzimmer. Ja, danke. Sagen Sie, was hat sie gesagt? Eine Prostituierte ist die Frau? Ja, aber eine Registrierte. Ja, wenn wir jetzt erst einmal hören, was unser Doktor sagt. Na bitte, nach einer vorläufigen Untersuchung der Leiche möchte ich Tod durch Erdrosseln konstatieren. Mhm. Moment, vermutlich dürften wir da auch gleich das Mordwerkzeug haben. Da, den roten Wollschal, auf dem die Tote liegt. Wie lange ist die Frau vermutlich schon tot? Ja, so auf Anhieb möchte ich sagen, na mindestens 8 bis 10 Tage. Wissen Sie, was ich merkwürdig finde, Herr Kollege? Ja? Dass da im Zimmer keinerlei Anzeichen zu sehen sind, dass vielleicht ein Kampf zwischen dem Täter und der Frau stattgefunden hat. Na, auch an der Leiche finden sich keine Spuren, die auf eine eventuelle Abwehr schließen lassen. Ja. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Denn im Allgemeinen lässt sich doch kaum jemand erdrosseln, ohne sich irgendwie zur Wehr zu setzen. Ja, bitte, meine Herren, es könnte natürlich möglich sein, dass die Frau vorher schon betäubt war und sich dadurch in einem Zustand der Wehrlosigkeit befunden hat. Ja, ja. Und was glauben Sie, durch was ist die Frau... Na, vermutlich durch ein Schlafmittel. Aber das kann erst bei der Obduktion festgestellt werden. Aha, ja, das ist klar. Jedenfalls um einen Sexualmord dürfte es sich kaum handeln. Die Kleidung der Toten ist ja vollkommen in Ordnung. Oder was glauben Sie, Herr Kollege? Ja, ja, ausschaut jetzt nicht danach. Wissen Sie, eigentlich tippe ich eher auf Raubmord. Ja, es ist ja bekanntlich das häufigste Motiv, warum Damen von der Sorte umgebracht werden. Ja, da müssen wir halt jetzt vor allem einmal irgendwelche Verwandte oder Bekannte von der Toten ausfindig machen, die über ihre Besitztümer Bescheid wissen. Noch am selben Tage konnte die einzige Verwandte, eine Nichte von Emilie Meisterchick, ausgeforscht werden. Bei ihrer Einvernahme gibt die 23-jährige Kontoristin an. Ich habe meine Tante zuletzt vor beiläufig 3 Wochen, am Sonntag, den 10. März, besucht. Sie war an diesem Tag besonders gut gelaunt und kündigte mir an, dass sie in Kürze nach Deutschland heiraten wird. Und zwar einen Fabrikanten, den sie auf der Frühjahrsmesse kennengelernt hat. Mir ist vorgekommen, als wann sie mit diesem Schritt einen Strich unter ihr bisheriges Leben hat machen wollen. Weil beim Abschied hat sie mir gesagt, ihr werdet mich nie mehr im Leben sehen. Sie hat das freilich in einem ganz anderen Sinn gemeint. Sie hat sich ja so auf die bevorstehende Hochzeit gefreut. Wer dieser Fabrikant ist, den sie in Deutschland heiraten wollte, hat sie mir allerdings nicht gesagt. Auch seinen Namen nicht. Die Tante war nämlich sehr misstrauisch. Vielleicht hat sie Angst gehabt, ihr Zukünftiger könnte etwas über ihr Vorleben erfahren. Ob sie Schlafmittel genommen hat, ist mir nicht bekannt. Mit absoluter Sicherheit kann ich angeben, dass folgende Gegenstände aus der Wohnung meiner Tante verschwunden sind. 2 Goldringe, ein goldenes Armband, eine Brosche, eine Armbanduhr, ein Silberarmband, 2 Silberfüchse, ein Ledermantel, ein Stoffmantel, ein Staubmantel, ein Teppich, 2 Bettverleger, ein lettischer Radioapparat, verschiedene Kleidungsstücke sowie ein großer hellbrauner Schrankkoffer mit Holzleisten. Auf dem Koffer sind in gelber Farbe die Buchstaben EM, also die Initialen meiner Tante, aufgemalt. Ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass aus der Wohnung Geld verschwunden ist. Mir ist bekannt, dass meine Tante immer ziemlich viel Geld zu Hause gehabt hat. Obwohl die Ermittlungen des Sicherheitsbüros mit größter Intensität geführt wurden, das Ergebnis war gleich null. Weder konnte der deutsche Fabrikant, der Emilie Meisterchick angeblich heiraten wollte, ausgeforscht werden, noch gelang es auch nur einen der vermutlich geraubten Gegenstände sicherzustellen. Die Obduktion der Leiche schloss einen Sexualmord mit Sicherheit aus. Er brachte jedoch den Beweis, dass Emilie Meisterchick zum Zeitpunkt ihres Todes unter dem Einfluss von Somnifen, einem schweren Schlafmittel, stand, das sie offenbar in einer Menge eingenommen hatte, die die übliche Dosis beträchtlich übersteigt. Monate vergingen. Nach wie vor verliefen die Ermittlungen der Mordkommission im Sande. Ende 1952 wurde der Akt Mord an Emilie Meisterchick zu den unaufgeklärten Fällen gelegt. Juli 1958. Am 10. Juli 1958 wird bei Tulln in Niederösterreich eine weibliche Leiche aus der Donau gefischt. Die 40 bis 45 Jahre alte Frau ist einfach, aber gut gekleidet, führt jedoch keinerlei Ausweispapiere mit sich, die ihre Identifizierung ermöglicht hätten. Es konnte auch nicht eruiert werden, ob die Frau Selbstmord begangen hat oder durch einen unglücklichen Zufall in die Donau gestürzt war. Fest stand nur, dass sie bereits mindestens eine Woche lang im Wasser gelegen sein dürfte. Da die Tote nirgends als vermisst oder abgängig gemeldet war, wurde sie 2 Tage später, am 12. Juli, als unbekannt beerdigt. September 1958. Am 22. September wird bei Kirchdorf an der Mur in einem einsamen Wassergraben, dem sogenannten Kaltenbach, eine weibliche Leiche aufgefunden. Die etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau lag mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Sie war fast vollkommen entkleidet. In der Umgebung des Fundortes konnten jedoch weder Kleidungsstücke noch etwaige Gegenstände aus dem Besitz der Toten sichergestellt werden. Für die Identifizierung der Frau gab es kaum brauchbare Anhaltspunkte. Einzige Merkmale: die Narbe einer Kropfoperation und eine Zahnprothese im Oberkiefer. Die Gendarmerie von Berneck stand vor einer kaum zu lösenden Aufgabe. Mein Gott, eine Operationsnarbe, eine Zahnprothese, das hilft uns auch nicht viel weiter. Ja, ja. Immerhin die Narben von einer Kropfoperation, Herr Oberkommissär. Was glaubst du denn, wie viele Frauen das bei uns in der Steiermark gibt, die eine Kropfoperationsnarben haben? Ja, das stimmt. Soll ich ins Protokoll schreiben, unbekannte Selbstmörderin? Nein, das sollen Sie nicht, lieber Kollege. Nicht? Selbstmörderin ist ja gar nicht. Ich halte das nämlich für höchst unwahrscheinlich, dass ich die Frau selber... Bitte. Ein vorsätzlicher Selbstmörder wird doch nicht den zweifelhaften Versuch machen, sich in den verhältnismäßig seichten Kaltenbach zu ertränken, wenn einen Katzensprung weiter die Mur vorüberrascht. Darauf habe ich gar nicht gedacht. Aber natürlich, das ist einleuchtend. Also, was ich Ihnen sage. Ja? Und was halten Sie davon, Herr Oberkommissär, dass die Frau vielleicht ein paar Viertel zu viel gehabt hat und versehentlich in den Kaltenbach gestürzt ist? Ja, so könnte es natürlich auch gewesen sein. Nur, ich glaube nicht, dass so war. Ja, warum nicht? Schatz, die Tote hat doch nur einen Schlüpfer angehabt. Na, ist ja schon vorgekommen, dass sich Leute im Rauschsplitter lang ausgezogen haben. Aber dann hat man doch die Kleider gefunden. Bitte, wir haben die ganze Gegend abgesucht und es war nichts zu finden. Ja, ich weiß. Darum glaube ich auch nicht an den Selbstmord. Denn es ist doch kaum anzunehmen, dass die Frau bei der Faser Lackert irgendwo hergekommen ist. Ich möchte viel eher glauben, dass die Frau umgebracht worden ist und der Täter ihre Kleidung beiseite geschafft hat. Ne? Also ein Sexualmord, Herr Oberkommissar. Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Im Übrigen wäre ich den Verdacht nicht los, dass die Frau bereits betäubt gewesen sein dürfte, ehe man sie in den Bach geworfen hat. Ja, aber die Leiche weist doch keinerlei Verletzungen und keinerlei Spuren von äußerer Gewaltanwendung auf. Ja, das nicht. Nur, ja, bitte. Herr Oberkommissär? Ja, Herr Brezel. Gerade ist der Bericht über die Obduktion der unbekannten Toten eingelangt. Aha, die aus dem Kaltenbach, ne? Geben Sie her, danke schön. Ja, bitte. Schauen wir uns das nochmal an. Bin ja aber neugierig. Aha, die Tote ist nur wenige Tage im Wasser gelegen. Keine Anzeichen für ein an der Frau begangenes Sexualverbrechen. Was? Das ja her, habe ich also mit meinem Verdacht recht gehabt. In der Leiche wurden reichlich Spuren eines starken Schlauchmittels gefunden. Das ist aber sehr interessant. Interessant. Bei der Identifizierung sind wir dadurch keinen Schritt weiter. Ja, was können wir tun? Tun, tun. Das berühmte Zirkular lassen wir Ihnen ausgehen. Herr Bessel, Sie wissen ja Bescheid. Bitte, ja? Also, ja. An alle Polizeidirektionen, Gendarmerieposten und so weiter. Schreiben Sie. Ja, bitte, Herr Oberkommissar. Unbekannte Tote aufgefunden im Kaltenbach bei Kirchdorf am 22. September 1958. Am 25. Oktober 1958 erhält der Ingenieur Josef Robas in Villach einen Brief, dessen Inhalt ihm höchst rätselhaft erscheint. Nach einigen Überlegungen hält er es für zweckmäßig, sich in der Angelegenheit an die Polizei zu wenden. Sie gestatten, Herr Ingenieur Robas, dass ich den Brief lese? Aber bitte, Herr Polizeirat. Danke. Wir teilen Ihnen mit, dass Frau Robas Maria, Hausfrau in Villachauer von Belsbachstraße 25, in Köln durch einen Autounfall tragisch ums Leben gekommen ist. Frau Robas ist operiert worden und nach ihrer Entlassung auf dem Wege zum Bahnhof von einem Laster... Oh, was heißt das? Auf dem Wege zum Bahnhof von einem Laster tödlich verunglückt. Um weitere Einzelheiten bitte abwarten zu wollen. Schließe mich an den traurigen Unfall mit meinem Beileid an. Absender Eberharter aus München. Ja, das ist ja in einem hanebüchenen Deutsch. Von einem Laster tödlich verunglückt. Schließe mich an den traurigen Unfall mit meinem Beileid. Was ist aber jetzt an dem Inhalt des Briefes dran, Herr Ingenieur? Ja, Herr Polizeirat, was soll ich dazu sagen? Ich bin von meiner Frau seit 1,5 Jahren geschieden und habe so gut wie keine Verbindung mehr mit ihr. Die Dame wohnt gar nicht bei Ihnen? In dem Brief heißt aber Hausfrau in Villachauer von West. Ist doch Ihre Adresse, nicht wahr? Ja, gewiss, Herr Polizeirat. Nur meine Frau, meine geschiedene Frau, lebt jetzt in Reifnitz am Wörthersee. Ach so. Ich habe ihr das Haus dort überlassen. Soviel ich weiß, nimmt sie im Sommer dort Feriengäste auf. In Reifnitz? Ja. Und die Dame lebt dort allein oder hat sie sich wieder... Nein, sie bewohnt das Haus allein. Nur wie gesagt, im Sommer da. Im Sommer hat sie Gäste. Und wie ist denn das dann mit Köln und der angeblichen Operation? Also, mir ist davon nichts bekannt, Herr Polizeirat. Wie gesagt, wir haben ja kaum noch Kontakt. Aber nachdem ich vorgestern diesen obskuren Brief erhalten habe, habe ich mehrmals in Reifnitz angerufen. Doch meine Frau hat sich nicht gemeldet. Ja, jetzt eine andere Frage. Der Brief ist unterschrieben Eberharter aus München. Kennen Sie den Betreffenden? Nein, Herr Polizeirat, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, und was ist denn jetzt Ihre Absicht, Herr Ingenieur? Ich meine, wollen Sie eine Abgängigkeitsanzeige erstatten? Na, ich denke, Herr Polizeirat, das wird wohl das Beste sein. Na, wenn wir auch geschieden sind. Aber in diesem Fall muss ich doch wohl. Ja, freilich. Also dann bitte schön, überlegen Sie sich jetzt in aller Ruhe alle Angaben, die Sie uns für eine Personenbeschreibung machen können, insbesondere körperliche Merkmale und so weiter. über ihre geschiedene Gattin Robas Maria. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen in Sachen Maria Robas beginnen mit einer Anfrage an die Polizeidirektion Köln. Die umgehend eintreffende Antwort lautet: Über einen Unfall mit tödlichem Ausgang einer Frau Maria Robas ist hierorts nichts bekannt. Durch eine Umfrage bei den hiesigen Kliniken und Krankenhäusern wurde festgestellt, dass nirgends eine Maria Robas in operativer Behandlung war. Es stand also zweifelsfrei fest, dass der Inhalt jenes Briefes, den der geschiedene Mann der Maria Robas erhalten hatte, erfunden war. Doch welche Absicht wurde damit verfolgt? Und wer war der geheimnisvolle Absender des Briefes, der mit Eberharter aus München unterzeichnet hatte? Alle diesbezüglich geführten Nachforschungen verliefen negativ. Auch war die Polizei überzeugt, dass der Name Eberharter fingiert war. Mehr Erfolg hatten die Kriminalbeamten bei den am Wohnort der Verschwundenen in Reifnitz durchgeführten Ermittlungen. Zunächst konnte Folgendes eruiert werden. Maria Robas ist am 16. September 1958 mit einem Mann, der sich einige Tage bei ihr aufgehalten hat, in dessen Personenkraftwagen zu einem angeblichen Erholungsurlaub nach Innsbruck abgereist. Am 15. September erschien sie in Begleitung dieses Mannes bei dem Fleischhauer Kilian Predota und kündigte an diesem gewährtes Darlehen in Höhe von 24.000 Schilling. Am folgenden Tag hob sie bei der Bank für Kärnten ihre gesamten Spareinlagen ab, insgesamt 30.000 Schilling. Vermutlich an diesem Tag verließ sie dann gemeinsam mit dem erwähnten Mann ihre Wohnung in Reifnitz unter Mitnahme zahlreicher Gegenstände wie Kleidung, Schmuck und so weiter. Seither wurde Maria Robas nicht mehr gesehen. Eine bedeutungsvolle Aussage konnte die Hausnachbarin von Maria Robas machen. Gertrude Naraunig gibt an: Am 16. September, ich entsinne mich genau, da ist die Frau Robas am späteren Nachmittag mit einem Herrn in dessen Auto weggefahren. In Urlaub nach Innsbruck, hat sie mir gesagt. Doch zwei Tage später ist dann der betreffende Herr wiedergekommen, aber allein. Ich bin gerade im Vorgarten draußen gewesen. Er hat mich gegrüßt und hat gesagt, er möchte nur geschwind nach der Post schauen und von der Frau Robas soll er mir schöne Grüße ausrichten. Also dann ist er zur Haustür gegangen und hat aufgesperrt. Darüber habe ich mich freilich einigermaßen gewundert, weil mir doch bekannt war, wie überaus misstrauisch die Frau Robas ist, dass die jemand so ohne weiteres ihre Wohnungsschlüssel gibt. Naja, mich geht's ja schließlich nichts an, habe ich mir gesagt, es wird schon seine Richtigkeit haben. Also, der Mann ist ins Haus hineingegangen, er möchte sich beiläufig eine gute halbe Stunde drin aufgehalten haben und dann, ja, also, das war ganz merkwürdig, dann kommt er wieder heraus und schleppt nacheinander die Waschmaschine, ein Radioapparat, die Nähmaschine, einen Besteckkasten und sonst noch allerhand Gegenstände zu seinem Auto. Dann hat er die Haustür wieder abgesperrt und ist mit den Sachen weggefahren. Also irgendwie komisch ist mir die ganze Geschichte schon vorgekommen, weil mir doch die Frau Robas gesagt hat, dass sie mit ihrem Bekannten in Urlaub fährt. Wozu also braucht's dann die Sachen alle? Naja, Fragen habe ich nicht wollen, schließlich. Der Name von dem Herrn, nein, das weiß ich nicht. Die Frau Robas hat immer nur von ihrem Bekannten gesprochen. Beschreiben? Mein Gott, wie sage ich denn gleich? Naja, auf alle Fälle klein ist er, ein bisschen rundlich, hat ein volles Gesicht. Ach, er schaut eigentlich richtig gemütlich aus. Ich möchte ihn für einen Beamten halten. Vielleicht auch für einen Kaufmann. Wie alt? Möchte ich sagen, so beiläufig an die 50. Nein, bitte, was das für eine Automarke war, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich verstehe da nämlich gar nichts davon. Ja, die Farbe schon, die war grün. Grün ist das Auto gewesen. Auf die Nummer habe ich natürlich nicht Acht gegeben. Sofort eingeleitete Recherchen in Innsbruck ergaben, dass weder in Hotels noch in Privatquartieren eine Maria Robas als Urlauberin gemeldet war. Auch die Suche nach ihrem freilich nur sehr dürftig beschriebenen Begleiter verlief ergebnislos. Immer mehr verstärkte sich der Verdacht, Maria Robas könnte vielleicht gar nicht mehr am Leben sein. Um dieser Möglichkeit nachzugehen, überprüft die Kriminalpolizei alle Berichte über die Auffindung von unbekannten weiblichen Toten aus der letzten Zeit. Herr Polizeirat! Was gibt's denn, Herr Inspektor? Wen haben wir? Die Robas. Die Robas Maria. Aber? Ja! Bitte, Herr Polizeirat, lesen Sie das Rundschreiben da von der Gendarmeriestation Berneck. Die haben eine weibliche Leiche im Kaltenbach bei Kirchdorf aufgefunden. Zeig's her. Bitte. Tatsächlich. Stimmt eigentlich alles mit der Beschreibung überein, die uns der Ingenieur Robas von seiner Frau gegeben hat? Bitte. Vor allem die Operationsnarbe von einem Kropf. Ja, auch sonst alles. Aber um ganz sicher zu gehen, da werde ich doch bei der Staatsanwaltschaft die Exhumierung beantragen. Der Exhumierung wurde stattgegeben. Bei der Toten handelte es sich tatsächlich um Maria Robas. Letzte Gewissheit ergab die Aussage eines Zahnarztes in Villach, der die Oberkieferprothese der Frau mit absoluter Sicherheit als von ihm angefertigt wiedererkannte. Es konnte jetzt auch festgestellt werden, dass es sich bei dem Narkotikum, von dem noch Spuren in der Leiche vorgefunden wurden, um das stark wirkende Schlafmittel Somnifen handelt. Allerdings blieb nach wie vor ungeklärt, auf welche Weise die Frau zu Tode und mit dem Gesicht nach unten in den Kaltenbachgraben kam. Für die Kriminalpolizei war es deshalb von vorrangiger Bedeutung, jenen Mann auszuforschen, in dessen Begleitung Maria Robas zuletzt gesehen wurde. Ein fast aussichtsloses Unterfangen, da von ihm nur eine mehr als vage Beschreibung vorlag. Die mit größter Intensität durchgeführten Ermittlungen erbrachten nicht die geringste Spur, die zur Auffindung des Gesuchten hätten führen können. Im Zuge dieser Ermittlungen sollte nun auch der Fleischhauer Predotta einvernommen werden, dem Frau Robas einen Tag vor ihrer Abreise, also am 15. September, die 24.000 Schilling, die sie ihm als Darlehen gegeben hatte, aufkündigte. Herr Polizeirat, da ist jetzt die Frau Predotta. Ja, bitteschön. Nehmen Sie Platz, Frau Predotta. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, eigentlich haben wir ja Ihren Mann erwartet. Ja, also bitte, Herr Polizeirat, mein Mann ist leider krank und kann deswegen nicht kommen. Na, hoffentlich nichts Ernstliches. Nein, also Influenza halt, ne? Aha. Ja, dann muss ich wohl oder übel an Sie ein paar Fragen stellen, Frau Predotta. Bitte, Herr Polizeirat. Aber wissen Sie, ich war ja damals dabei. Ah. Ja, wie die Frau Robas mit dem, naja, also mit diesem fremden Herrn zu uns gekommen ist. Um das Darlehen aufzukündigen, stimmt das? Genau, genau, Herr Polizeirat. Uns ist das freilich ein bisschen arg plötzlich gekommen, weil, also, naja, mein Mann hat die Frau Robas darum gebeten, sich noch ein paar Tage zu gedulden. Bis dahin hätten wir dann die 24.000 Schilling halt beisammen. War sie damit einverstanden, die Frau Robas? Sie hat natürlich eingesehen, dass man so einen Betrag nicht von einer Stunde auf die andere und hat gesagt, wir sollen halt zuschauen, dass man das Geld möglichst bald. Hat sie auch gesagt, dass sie deswegen wiederkommen will? Da könnte ich mich jetzt gar nicht mehr drauf besinnen, aber circa nach 14 Tagen ist dann der Mann, mit dem die Frau Robas bei uns gewesen ist, gekommen, um die 24.000 Schilling zu holen. Und er hat einen Zettel vorgewiesen. Und auf dem ist gestanden, dass er ermächtigt ist, das Geld in Empfang zu nehmen. Haben Sie ihm das Geld gegeben? Ja, bitte, was hätte man denn anders machen sollen, Herr Inspektor? Der Zettel war ja mit Maria Robas unterschrieben gewesen. Und der Herr hat gesagt, die Frau Robas könnte selber nicht kommen, weil sie für ein paar Tage das Bett hüten müsste. Frau Predotta, haben Sie den Zettel noch? Na, den hat der Herr ja gleich wieder eingesteckt. Aha. Sie übrigens... Da ist noch was Komisches gewesen. Wie ich ihm nämlich das Geld aufgezählt habe, schiebt er mir plötzlich 4.000 dahin. Ja, und sagt, das ist für die rasche Geldbesorgung. Ich habe im Moment eigentlich gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Haben Sie die 4.000 Schilling genommen? Sie bitte, na, wenn er mir es schon gibt. Ja, und ist Ihnen das nicht merkwürdig vorkommen, wie großzügig der Mann mit dem Geld von der Frau Robas umgeht? Schon, aber... Ja, mein Gott, ich habe auch das Gefühl gehabt, die zwei, die Frau Robas und der Mann, müssten sich ziemlich nahestehen. Mir ist beinahe vorkommen, als wären da Heiratsabsichten im Spiel sein möchten. Aber bitte, das war also wirklich nur rein gefühlsmäßig. Sagen Sie, Frau Predotta, Sie sprechen von dem Betreffenden immer nur bei Herr oder Mann. Wissen Sie denn seinen Namen nicht? Den Namen, nein. Na, den weiß ich nicht. Die Frau Robas hat ihn uns auch nicht vorgestellt. Ja, aber auf dem Zettel, den er beim Inkasso vorgewiesen hat, da wird doch der Name gestanden sein. Naja, also das kann schon sein, aber bitte, es ist alles so schnell gegangen. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob da also ein gut, Name... Also gut, lassen wir das zunächst. Sagen Sie, wie die Frau Robas mit dem Unbekannten bei Ihnen war und wie dieser dann allein zu Ihnen gekommen ist, dieser Mann... Mit was sind Sie gekommen? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Bitte schön, Frau Predotter, jetzt erinnern Sie noch ganz genau. Wissen Sie vielleicht noch, was das für ein Auto war und eventuell welches Kennzeichen? Da brauche ich mich gar nicht so lange erinnern. Das hat nämlich mein Mann damals aufgeschrieben. Aber? Und ich habe Ihnen den Zettel mitgebracht. Moment mal. Ja, da ist er, bitte schön. TKW 36, grüne Lackierung, polizeiliches Kennzeichen, N153098. Endlich war die so lange gesuchte heiße Spur gefunden. Ein grüner TKW 36 mit dem amtlichen Kennzeichen N153098, also eine niederösterreichische Nummer. Zugelassen war das Fahrzeug auf den Vertreter Max Gufler, geboren 1910 in Rom bei Innsbruck, wohnhaft in St. Pölten, Kupferbrunnstraße 3. Max Gufler wird als dringend des Mordes an Maria Robas verdächtig, am 31. Oktober 1958 in seiner Wohnung festgenommen. Gleichzeitig führt die Kriminalpolizei eine Hausdurchsuchung bei dem Inhaftierten durch. Zuerst wird die auffallend große Garage geöffnet. Den Beamten verschlägt es fast die Sprache. Sie glauben, sich in einem Kaufhaus oder Warenlager zu befinden. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände aller Art sind hier fein säuberlich gestapelt. Reihen von Pappkartons sowie mehrere Koffer von verschiedener Größe vervollständigen die zunächst gar nicht überschaubare Sammlung. Es wird Wochen dauern, bis alle diese Sachen registriert und auf ihre eventuelle Herkunft überprüft sind. Indessen wird Max Gufler fast pausenlos verhört. Doch weist er alle gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen weit von sich. Bei den Einvernahmen zeigt er nicht die geringste Nervosität. Ja, er zeigt sich geradezu aufgeräumt auf den Vorhalt, Maria Robas ist eindeutig ermordet worden. Erwidert Gufler in seinem leichten Tiroler Dialekt? Ja, hab ich gehört. Und auf die Frage, wer hat sie umgebracht? Das weiß ich nicht. Ich habe mit dem Mordfall Robas jedenfalls nichts zu tun. Bei der bereits erwähnten Hausdurchsuchung fand die Kriminalpolizei in der Wohnung Gufflers auch ein reichhaltiges Lager an Spirituosen vor. Zwei Flaschen, eine Reiseflasche und eine Schinkenhäckerflasche, erregen die besondere Aufmerksamkeit der Beamten. Ihr Inhalt ist von bernsteingelber Farbe und strömt einen intensiven, bitteren Geruch aus. Die Laboruntersuchung ergibt, dass es sich bei der Flüssigkeit um Somnifen handelt. Was ist nun dieses Somnifen? Somnifen ist ein starkes Schlafmittel, enthält zwei Barbitursäurederivate, die als Luminal und Veronal bekannt sind. Etwa 15 bis 20 Tropfen sind als normale Dosis anzusprechen. 6 Kubikzentimeter können bereits eine tagelange Bewusstseinsstörung hervorrufen. 24 Kubikzentimeter, was etwa einem großen Schluck entspricht, würden den Tod bedeuten. Dabei tritt bereits nach einer Viertelstunde bleierne Müdigkeit auf, nach einer halben Stunde Bewusstlosigkeit. Es dauert aber dann noch viele Stunden, sogar oft mehrere Tage, bis zum Eintritt des Todes durch Atemlähmung. Die bei Gufler sichergestellte Menge an Somnifen betrug 118 Kubikzentimeter. Allmählich kommen die Kriminalbeamten auch mit der Sichtung der in Gufflers Garage aufgefundenen Gegenstände voran. Später sollte sich freilich herausstellen, dass nur von einem Bruchteil der Sachen aus dem gigantischen Beutelager die Eigentümer ermittelt werden können. Eine besondere Rolle spielt ein großer Schrankkoffer, auf dem die Initialen GM, was wohl Gufler Max bedeuten sollte, aufgemalt sind. Als die Kriminalbeamten dieses Monogramm etwas genauer unter die Lupe nehmen, stellen sie fest, dass der erste Buchstabe ursprünglich ein E war und erst nachträglich daraus ein G gemacht wurde. Im Koffer selbst finden die Beamten einen lettischen Radioapparat, einen Damenledermantel sowie diverse Frauenkleider und Wäsche. Nach ebenso zeitraubenden wie schwierigen Recherchen kann eruiert werden, dass der Schrankkoffer und sein Inhalt aus dem Besitz der im März 1952 in Wien ermordeten Prostituierten Emilie Meisterczyk stammen. Von den damals ebenfalls geraubten Schmucksachen ist allerdings nicht ein einziges Stück mehr vorhanden. Die Leiche der Meisterczyk wird exhumiert und selbst jetzt, nach 6 Jahren, lassen sich noch Spuren von Barbitursäurederivate, also von Somnifen, feststellen. Da Guffler über eine reichliche Menge dieses Schlafmittels verfügte, die bei ihm entdeckten Gegenstände einwandfrei als der Emilie Meisterchick gehörend identifiziert wurden, bestand kaum noch ein Zweifel, dass Guffler auch die Prostituierte ermordet und beraubt hatte. Als man ihm diesen Verdacht vorhält, erwidert er: Wie heißt die? Meistrich? Die kenne ich ja gar nicht. Zwei Tage später gibt Guffler unter der erdrückenden Last des Beweismaterials den Mord an der Prostituierten Emilie Meisterchick zu. Er habe sie aufgrund einer Heiratsannonce kennengelernt, sich bei ihr als Fabrikbesitzer aus Deutschland ausgegeben und schon nach wenigen Tagen ihr volles Vertrauen gewonnen. Bei einem seiner Besuche in ihrer Wohnung habe er ihr dann, wie Guffler sich ausdrückte, das Betäubungstrankerl gegeben. Das heißt ein Schnapsglas voll Likör, der mit Somnifen vermischt war. Kurze Zeit darauf habe die Meisterchick das Bewusstsein verloren. Ja, und da ist sie halt umgefallen. Ich hab's aufs Bett gelegt und... Und? Weiter? Also reden schon. Ja, und dann... Dann habe ich sie halt... Naja, Sie wissen's ja eh. Mit dem roten Wollschal erdrosselt. Wollen Sie doch sagen, oder? Aber sie ist vorher schon völlig bewusstlos gewesen. Sie geben also den Mord an der Prostituierten Emilie Meisterchick zu. Ja. Ja. Gut. Nach verübter Tat haben Sie dann begonnen, die Wohnung auszuräumen. Ja. Sagen Sie, wie haben Sie das eigentlich angestellt, diese Unmengen von Sachen fortzuschaffen? Ha? Oh, nein. Da war doch unter anderem auch ein eingerollter Teppich dabei und dann der große Schrankkoffer. Ja, mei, ich hab halt alles ordentlich zusammengepackt. Aber ich hab mich eh gewundert, dass mich der Schaffner mit der langen Teppichrollen und dem Mordstrom Koffer in die Tramwei hat einsteigen lassen. So. Ja. Tja, dann wollen wir heute jetzt Ihr Geständnis zu Protokoll nehmen. Bereitwillig unterzeichnete Max Guffler das mit ihm aufgenommene Protokoll. Doch bereits wenige Tage später sollte der Untersuchungsrichter eine Überraschung erleben. Sie haben um Vorführung angesucht, Guffler? Ja, bitte. Weißt du, was gibt's? Herr Untersuchungsrichter, bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mein Geständnis wegen der Meisterchick für null und nichtig erkläre. Was? Und warum, wenn ich fragen darf? Offen gestanden, Herr Untersuchungsrichter, ich hab die Meisterchick nicht umgebracht. Sie haben aber doch in Ihrem Geständnis die Tat mit allen Einzelheiten beschrieben. Das kann doch nur einer, der die Tat selbst verübt hat. Wie erklären Sie das? Ja, was ich da angegeben habe, das habe ich mir alles nur so zusammenfantasiert. So? Fantasiert? Ja. Aber die Sachen aus dem Besitz der Meisterchick, die bei Ihnen gefunden worden sind, die dürften Sie sich wohl kaum zusammen fantasiert haben, oder? Nein. Das nicht, Herr Untersuchungsrichter, aber ich will Ihnen ehrlich sagen, woher ich die Sachen gehabt habe. Da möchte ich aber neugierig sein. Den Schrankkoffer und die anderen Sachen von der Meisterchick, die habe ich im 54er Jahr am Wiener Westbahnhof von einem Rauchfangkehrer abgekauft. Von einem Rauchfangkehrer? Ja. So. Und wie heißt der Mann? Das ist ein gewisser Scheppern aus St. Pölten. Wohl oder übel musste der Untersuchungsrichter die Angaben Gufflers nachprüfen lassen. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass der Rauchfangkehrer Scheppan 1958 tödlich verunglückt war. Auch konnte zuverlässig eruiert werden, dass sich Scheppan niemals in Wien aufgehalten hatte. Um es gleich vorwegzunehmen, Guffler hatte sich eine eigene Taktik zurechtgelegt. Leugnen, Geständnis, Widerruf oder ein Unbekannter ist der Täter. Bei der Sichtung der in Gufflers Garage aufgefundenen Gegenstände stieß man auch auf zwei Koffer, die Damenkleider und Wäschestücke enthielten. In einem der beiden Koffer wurde ein Lohnstreifen gefunden, lautend auf Josephine Kammleitner, Köchin in Kitzbühel. Da die Kriminalpolizei vermutet, dass es sich bei Josephine Kammleitner um ein weiteres Opfer Gufflers handeln könnte, werden sofort entsprechende Nachforschungen angestellt. Erstes Ergebnis der Ermittlungen? Josephine Kammleitner, Gasthausköchin in Kitzbühel, 45 Jahre alt, durch ein Fußleiden etwas gehbehindert. Zum 1. Juli 1958 hatte sie ihre gute Stellung gekündigt, weil sie sich verheiraten werde, und zwar mit einem Mann aus Niederösterreich. Am 2. Juli behob sie ihre Spareinlage von 10.000 Schilling und ist mit einem Mann in dessen Auto in Richtung Niederösterreich weggefahren. Weiteres war in Kitzbühel nicht zu eruieren. Da der derzeitige Aufenthalt der Kammleitner nicht festgestellt werden konnte, versuchte man nun, etwaige Verwandte der Köchin zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass sie in Allersdorf bei Amtstetten eine Schwester hatte. Es ist es die Bäuerin Johanna Huber. Sie kann Folgendes angeben. Wann ich die Josephine das letzte Mal gesehen habe, ja, warten Sie mal, das war am 3. Juli voriges Jahr ist es gewesen. Da ist sie am Vormittag zu uns gekommen mit einem Mann in einem Auto. Wie der Mann geheißen hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich glaube Gruber oder so ähnlich. Die Josephine hat mir angekündigt, dass sie den Mann, was mit ihr gekommen ist, in den nächsten Wochen heiraten wird und mit ihm in Bad Vöslau ein Lebensmittelgeschäft anfangen möchte. Im Vertrauen hat sie mir gesagt, sie hätte den Mann durch eine Heiratsannonce kennengelernt. Sie hat einen Großteil von ihren Sachen, die sie bei mir eingestellt hat, mitgenommen. Und dann sind die zwei, die Josephine und der Gruber oder wie er heißt, am späten Nachmittag wieder weitergefahren. Ich glaube noch Maria Zell. Nein, seit der Zeit habe ich meine Schwester nicht mehr zu Gesicht gekriegt. Sie hat auch nichts mehr hören lassen, aber beiläufig 14 Tage später, da ist der Mann wiedergekommen und hat gesagt, er soll von der Josephine recht viele Grüße ausrichten und sie wäre gern selber kommen. Aber sie hätte sich in Maria Zell verkühlt. Es wäre weiter nicht schlimm. Da müsste sie halt ein paar Tage im Bett bleiben. Ich möchte deshalb ihm die zwei Koffer mit der Wäsche, die es noch bei mir hat, aushändigen. Gern habe ich es ihm nicht gegeben, weil doch die Schwester nicht dabei war. Aber was hätte ich machen sollen? Na ja, und dann hat er noch gesagt, die Josephine möchte gerne ein Gesicht. Und so habe ich ihm halt ein schönes Stickel, so 4 oder 5 Kilo mitgegeben. Ja, das ist gewiss. Meine Schwester ist gehbehindert. Wie sie zuletzt da gewesen ist, hat sie mir gesagt, dass sie sich kürzlich eine Hammerzehe hätte operieren lassen. Nachdem man von der Schwester der Josephine Kammleitner auch eine genaue Personenbeschreibung derselben erhalten hatte, konnte anhand der Berichte über aufgefundene Leichen festgestellt werden, dass sie haargenau auf die Unbekannte aus der Donau, die am 10. Juli 1958 bei Tulln aus dem Wasser gezogen wurde, passte. Um ganz sicher zu gehen, wurde die Leiche exhumiert. Dass es sich tatsächlich um Josephine Kammleitner handelte, ergaben vor allem die Röntgenbilder ihres linken Fußes, an dem sie sich eine Hammerzehe operieren ließ. Die Röntgenaufnahmen bei der Krankengeschichte stimmten einwandfrei mit den Röntgenbildern, die vom Skelett gemacht wurden, überein. Außerdem wurden in den Leichenteilen Somnifenmengen gefunden, die darauf schließen ließen, dass Josephine Kammleitner bereits bewusstlos gewesen sein musste, ehe sie zu Tode kam. Die Untersuchungsbehörde ist jetzt ziemlich sicher, dass auch dieser Mord von Guffler verübt wurde. Als ihm der Untersuchungsrichter die gegen ihn sprechenden Indizien vorhält, gibt Guffler die Tat zunächst zu. Fast plaudernd schildert er den Hergang. Ja, ja, ganz richtig. Wir sind bei ihrer Schwester in Allersdorf gewesen, weil wir doch ihren Hausrat abgeholt haben. Gegen Abend sind wir dann weitergefahren bis auf Maria Zell. Dort sind wir in die Basilika gegangen. Die Kammleitner wollten nämlich für eine glückliche Ehe beten. Und dann ist es weitergegangen bis Mauthen an der Donau. Da habe ich dann angehalten und zu ihr gesagt, weißt du was, Josefinerl, jetzt tun wir uns ein bisschen stärken. Und habe ihr ein Stamperl Weichsellikör reingeschenkt. Nein, der war wirklich ganz harmlos. Ich habe selber einen getrunken. Aber dann habe ich ihr noch ein Stamperl gedienst. Das war jetzt das Betäubungstrankel. Schon gar nicht lang dauert, da ist schon bewusstlos gewesen. So bin ich mit ihr noch weitergefahren bis Rossatz, an eine Stelle, wo die Donau fast bis an die Straßen hergeht. Na, und da habe ich sie dann halt ins Wasser versenkt. Wann? Ja, das ist am 3. Juli 1958, so um 11 Uhr nachts gewesen. Auch dieses Geständnis wurde von Guffler umgehend widerrufen. Wieder schob er den großen Unbekannten vor um schließlich aufgrund der ihn auf das schwerste belastenden Indizien wieder auf sein erstes Geständnis zurückzukommen. Genauso verhielt sich Kuffler auch bezüglich der Ermordung der Maria Robas. Wohl hatte er inzwischen zugegeben, den ominösen Brief an den geschiedenen Mann der Ermordeten geschrieben zu haben, ohne jedoch für dieses sonderbare Verhalten einen plausiblen Grund angeben zu können. Guffler befand sich bereits über ein Jahr in Untersuchungshaft. Da geschieht etwas Sensationelles. Freiwillig gesteht Guffler einen weiteren Mord. Das Opfer war die 48 Jahre alte Zeitungsträgerin Julie Naas aus Fronsdorf. Die Frau, die sich aus unerklärlicher Angst von ihren Verwandten benachteiligt, ja bedroht wähnte, hatte Guffler ebenfalls durch eine Heiratsannonce kennengelernt. Bei ihm glaubte sie Schutz und Geborgenheit zu finden. Er versprach ihr, sie nach Wien zu bringen. Am 16. Oktober 1958 verstaute Julie Naas ihre Habseligkeiten in Gufflers Auto und fuhr an seiner Seite Richtung Wien. Zwei Tage später, also am 18. Oktober, kam Guffler allein nach Fronsdorf zurück, um die restlichen Sachen der Julie Naas abzuholen. Zu diesen Vorgängen machte eine Schwägerin der Naas folgende Aussage. Sonderbar ist mir das schon vorkommen, wie die Julie am 16. Oktober in aller Eile von da fort ist. Nicht einmal richtig verabschiedet hat sie sich. Sie hat nur gesagt, sie geht mit einem Herrn mit, der eine Villa hat. Wohin sie fort oder wann sie wieder zurückkommt, davon hat sie gar nichts gesagt. Mir ist das eigentlich recht spaßig vorkommen, dass so einfach mit jemandem, wo es doch immer so furchtbar misstrauisch gewesen ist. Ja, und dann ist zwei Tage später ganz überraschend der Mann gekommen und hat mir gesagt, die Juli hätte in Wien ein schönes Zimmer und bei einem Zeitungsverlag eine Stellung gefunden. Er sei von ihr beauftragt, ihre restlichen Sachen abzuholen, um sie nach Wien nachzubringen. Ja, und weil er die Schlüssel zu der Juli ihrer Wohnung dabei gehabt hat, habe ich geglaubt, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ich habe mir sogar noch geholfen, die Nähmaschine, den verkachelten Zimmerofen über die Stiegen hinunter zu seinem Auto zu tragen. Ja, und die Matratzen und die Tuchend und die Steppdecken hat er auch mitgenommen. Ich habe den Mann dann noch gefragt, wann die Juli wiederkommt. Und da hat er gesagt, er glaubt nicht, dass sie noch einmal zurückkommt. Womit Max Guffler, er war der betreffende Mann, nicht gelogen hatte. Denn zu diesem Zeitpunkt war Julie Naas bereits zwei Tage tot. Vor dem Untersuchungsrichter sagte Guffler über diese Mordtat unter anderem aus. Herr Untersuchungsrichter, diese Frau, die Julia Naas, hat zu mir sozusagen auf den ersten Blick gleich das größte Vertrauen gehabt. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet, dass ihre Verwandten sie ins Nahenhaus stecken möchten. Und ich möchte mich doch um sie annehmen. Sie? Ja, ja. Anfang Oktober im 58er Jahr dürfte es gewesen sein, da hat sie mir einen Expressbrief geschickt, beiläufig des Inhalts. Bitte forschen Sie nach, wo ich bin. Man will mich in eine Nervenklinik bringen. Ich bin so verzweifelt. Bitte retten Sie mich. Diese Rettung haben Sie ja dann auf höchst makabre Weise vollzogen. Na ja, ich habe mich halt gleich ins Auto gesetzt und bin zu ihr nach Fronsdorf gefahren. Mein Gott, hat sie gesagt. Ich bin ja so froh, dass Sie da sind. Morgen wäre ich vielleicht schon in der Irrenanstalt. Dabei hat sie geweint vor lauter Freude. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wissen Sie, Herr Untersuchungsrichter, wenn ich einem Menschen helfen kann, dann tue ich das halt. Ja. Laut Ihrem Geständnis sind Sie am 16. Oktober mit der Julia Naas und dem größten Teil Ihrer Habseligkeit weggefahren. Nach Ihrer eigenen Aussage zunächst einmal ziemlich planlos. Ja, aber allmählich ist mir die Spazierfahrerei auf die Nerven gegangen. Ist ja eigentlich schade ums Benzin gewesen, nicht? Was? Ja, Sie müssen wissen, Herr Untersuchungsrichter, die Julia Naas, das ist eine grausliche, narrische Alte gewesen. Na und, weil ich es hab loswerden wollen, habe ich ihr halt auch das Trankel gegeben. Sie hat es übrigens recht gern genommen. Ja, weil sie keine Ahnung gehabt hat, was das war. Und dann sind sie mit ihr, sie war vermutlich gleich bewusstlos, fast zu der gleichen Stelle gefahren, wo sie wenige Monate zuvor die Josefine Kammleitner in die Donau... Ich hab mir halt gedacht... Hast die andere in die Donau geworfen, ohne das, was rausgekommen ist, haust die auch hinein, dann bist du's los. Also das ist doch kann man... Ja, schauen Sie, das war ja eh das Gescheiteste. Denn sie hätte sonst ganz gewiss noch ins Nahenhaus kommen können. Aber... Und das dürfen Sie mir glauben, Herr Untersuchungsrichter. Dieser Mord war der traurigste von allen. Die Julia Nasch hat nämlich kein Bargeld gehabt. So. Dafür haben Sie aber im Falle Maria Robas alles in allem an die 50.000 Schilling und bei der Josephine Kammleitner mindestens 10.000 Schilling in bar erbeutet. Ehrlich gesagt, Herr Untersuchungsrichter, eigentlich habe ich den Weibern nur das Geld abnehmen wollen. Aber dann habe ich befürchtet, dass ich deswegen mit den Behörden Unannehmlichkeiten kriegen könnte, weil doch die Frauen gegen mich als Zeuginnen hätten auftreten können. Na, da habe ich Ihnen halt das Todestrankerl eingeben. Die Leiche der unglücklichen Julie Naas wurde übrigens nie gefunden. Die Donau gab sie nicht mehr heraus. Hingegen wurden unter den bei Guffler sichergestellten Gegenständen sämtliche Habseligkeiten der Julie Naas gefunden, sogar ihre Zahnprothesen. Am 10. April 1961 beginnt vor dem Wiener Schwurgericht der spektakulärste Mordprozess der Nachkriegszeit. Der Mordprozess gegen Max Guffler, den Blaubart von St. Pölten, wie ihn die Presse nennt. Vom Beginn des ersten Prozesstages berichtet die Zeitung Neues Österreich. Ein elfenbeinfarbener Totenkopf inmitten einer Batterie von Likörflaschen, deren Inhalt zum Teil mit Somnifin vermischt ist, ein Heer von Fotografen mit Blitzgeräten und Apparaten, jeden Kalibers ausgerüstet. Diese Szenerie bot sich den Zuhörern, die sich am ersten Verhandlungstag im Mordprozess gegen den 51-jährigen Vertreter Max Guffler im großen Schwurgerichtssaal einfanden. Der Auftritt des Angeklagten vollzog sich beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Von den Fotografen so dicht umringt, dass nicht ein Zipfel seines Anzugs sichtbar wurde, schritt Guffler zur Anklagebank. Erst jetzt, da die Fotografen in Kniestellung gingen, bekam man das Gesicht dieses größten Verbrechers der Nachkriegszeit, wie es in den Polizeiberichten hieß, zu sehen. Ein rundliches Allerweltsgesicht, auf dem sich ein gemütliches Lächeln ausbreitet. Ein Gesicht ohne jede Dämonie oder Brutalität. Ein Gesicht, wie es jedem behäbigen Spießbürger gehören könnte. Beim Anblick dieses, im nagelneuen Anzug überaus reputierlich wirkenden Mannes, begreift man, was zunächst unverständlich schien, dass gerade die misstrauischsten, verschlossensten Frauen Guffler ins Garn gingen. Die Anklageschrift umfasst 65 Seiten. In ihr wird Guffler des vierfachen Raubmordes, zweier Mordversuche sowie des Heiratsschwindels in drei Fällen beschuldigt. Auf die Frage des Vorsitzenden, bekennen Sie sich der vier Mordfälle schuldig, antwortet Guffler entschieden: Ich bekenne mich nicht schuldig. Und damit beginnen Gufflers fantastische Geschichten, die er zu jedem der ihm angelasteten Morde immer wieder aufs Neue erfindet. Allein zum Fall Maria Robas tischt er nicht weniger als 16 verschiedene Versionen auf. Hochinteressant ist das psychiatrische Gutachten, das der Sachverständige vorträgt. Dieser dummschlaue Vertreter ist kein Triebverbrecher, der von einem dunklen Trank erfasst Bluttaten vollbringt. Er verkörpert den in der europäischen Literatur einzigartigen Verbrechertyp, der den Mord als Einnahmequelle zu Erwerbszwecken betreibt und sich nicht scheut, die Bluttaten abermals und abermals zu wiederholen. Auffällig ist dabei sein kraftloses Vorgehen bei den Verbrechen. Jeden Mord führt er so durch, dass das Opfer gleichsam von selber stirbt. Er betäubt es nur und legt es ins Wasser. Er kann den Tod nicht sehen. Aber nicht nur vom kriminalistischen Standpunkt, auch vom rein psychologischen Gesichtspunkten ist dieser Max Guffler ein Phänomen. Seine Intelligenz erreicht kaum den Durchschnitt, doch seine Gerissenheit, seine List, seine Schlauheit oder wie man jene Gabe bezeichnen will, die es ihm ermöglicht hat, jahrelang unentdeckt zu bleiben, ist kaum zu überbieten. Nach fast vier Wochen Verhandlungsdauer zieht der Staatsanwalt in einem dreistündigen Plädoyer die Bilanz dieses Monsterprozesses. Dabei legt er besonderes Gewicht auf die Tatsache, dass gegen Guffler noch wegen 100 anderer Straftaten Verfahren gelaufen sind, die aber mangels sicherer Schuldbeweise eingestellt worden sind. Die Anklagebehörde habe nur diejenigen Punkte herausgegriffen, bei denen ein Schuldbeweis voll und ganz erbracht wurde. Er charakterisiert den Angeklagten als einen lügenhaften, habgierigen Menschen, der es offensichtlich darauf angelegt hatte, sich durch Betrug und Gewaltverbrechen an Frauen ein Einkommen zu verschaffen, ohne zu arbeiten. Es sei bezeichnend, dass er gleichzeitig mit 50 Frauen durch Heiratsinserate, in denen er stets die Chiffre Glücksfahrt verwendete, in Verbindung getreten sei. Das Plädoyer des Staatsanwaltes schloss mit dem Appell an die Geschworenen: Ich beantrage hiermit die schuldangemessene Bestrafung für den Angeklagten, soweit man überhaupt von schuldangemessen für solche Taten sprechen kann. Befreien Sie, meine Damen und Herren, die Bevölkerung von dem Alpdruck jenes Mannes, der schon jetzt als Blaubart von St. Pölten bezeichnet wird. Die Geschworenen sprechen Max Guffler einstimmig schuldig. Das Urteil lautet: Der Angeklagte Max Guffler wird zu lebenslänglichem schweren Kerker verurteilt, verschärft durch einen Fasttag und ein hartes Lager halbjährlich, sowie durch Dunkelhaft an jedem 15. März, 3. Juni, 17. September und 16. Oktober. Guffler, dessen Dreistigkeit, dessen mitunter übertrieben zur Schau getragener Optimismus bereits gegen Ende des Prozesses einer dumpfen Resignation gewichen war, nimmt das Urteil an. Er wird in die Männerstrafanstalt Stein an der Donau überstellt, wo er 5 Jahre später, am 9. August 1966, stirbt. Seinen tragischen, ja makabren Akzent bekam der Fall Guffler jedoch dadurch, dass 3 seiner Mordtaten leicht zu verhindern gewesen wären, wenn... An diesem 23. Oktober 1957 wartet gegen 19 Uhr der Schmuckvertreter Robert Wagner an der Tankstelle in Gloggnitz auf einen Bekannten, der ihn in seinem Auto mit nach Hause nehmen soll. Doch folgen wir nun dem Bericht des Schmuckvertreters Robert Wagner. Ja, wie gesagt, ich stand an der Tankstelle in Gloggnitz. Es war schon gegen 7 auf die Nacht und ziemlich dunkel. Der Freund, auf den ich gewartet habe, der hat einen DKW, und als ich so einen Wagen habe kommen gesehen, bin ich auf die Straßen hinausgetreten, um ihn anzuhalten. Nicht? Und als das Auto stehen blieb, da habe ich gemerkt, dass ich mich jedoch geirrt gehabt habe. Ich habe mich deshalb bei dem Fahrer wegen des Anhaltens entschuldigt, aber wie ich ihm dann gesagt habe, dass ich nach Wiener Neustadt will, hat er mich zum Einsteigen aufgefordert, weil er ebenfalls dorthin müsste. Nicht? Wir sind also losgefahren, ich habe ihm dann erzählt, dass ich ein Schmuckvertreter bin, worauf er meint, na, da wird in Ihrem Musterkoffer ja dann ein ganz schöner Wert drin sein. Nicht? Ja, später, wir sind gerade durch den Kirchenallee gefahren, da sagte der Mann plötzlich, dass er sich unbedingt stärken müsse. Nicht? Er sei übrigens ein Vertreter in Spirituosen und hat natürlich mehrere Muster bei sich. Er holte auch sogleich eine Flasche hervor, schenkt sich ein Stamperlein und hat mir dann auch eins angeboten, ein Weichsellikör. Und nachher sagt er zu mir, jetzt lasse ich Ihnen noch ganz was besonders Feines kosten. Ein Morgenbitter, der an Weihnachten in den Handel kommen soll. Ja, hat mir davon ein Stamperlein geschenkt. Das Getränk hat also eine gelbliche Farbe gehabt und einen ziemlich einen bitteren Geschmack. Und kaum hatte ich davon getrunken, da ist mir ganz heiß aufgestiegen. Alles hat sich gedreht und da muss ich das Bewusstsein verloren haben. Erst Stunden später, es war bereits dunkle Nacht, kam Wagner wieder halb zu sich. Der DKW-Fahrer hatte unterdessen mit dem betäubten Anhalter sein Auto nach Wien und von dort auf der Bundesstraße 1 in Richtung Linz gelenkt. Bei Mitterndorf bog er dann zur Donau ab, in eine ziemlich einsame Gegend. Das alles wusste Robert Wagner freilich nicht, als er jetzt nach Stunden wieder einigermaßen seiner Sinne mächtig war. Also mir war wirklich schlecht, wissen Sie. Ich habe mir den Zustand gar nicht erklären können. Ich habe dann den Mann gebeten, anzuhalten, und ich bin ausgestiegen. Doch ich war so benommen, dass ich nur so hin und her torkelt bin und bin umgefallen wie ein Stückel Holz. Dann ist der Mann jetzt einige Meter zurückgefahren. Ich hab geglaubt, er stellt den Wagen an und kommt mir wieder auf die Beine zu helfen. Aber nein, Herrns, plötzlich gibt er Gas und fährt direkt auf mich los. Ich hab geschrien, ich hab versucht, mich aufzurappeln, doch da ist er schon wieder auf mich losgefahren. Mein einziger Gedanke war, der muss seine sämtliche Schnapsmuster austrunken haben und ist jetzt total besoffen. Ich hab ihm deshalb gewunken und Zeichen gemacht, dass er da stehen bleiben möchte. Aber da ist er zum dritten Mal auf mich hergefahren und zum Glück konnte ich hinter einem Baum kriechen und war einigermaßen in Sicherheit. Ja, jetzt ist er wieder ein Stück zurückgefahren und dann hat er gehalten. Wagner richtet sich nun auf, taumelt mehr als er ging zum Wagen und wollte wieder einsteigen. Doch in diesem Augenblick gibt der Fahrer plötzlich Gas. Wagner wird von der offenen Wagentür niedergestoßen, während der DKW mit seinem Musterkoffer im Fond davonprescht. Erst nach einiger Zeit gelingt es dem stark benommenen Schmuckvertreter, sich so weit aufzuraffen, dass er sich zum nächsten Bauernhof in der Ortschaft Rust im Tullner Feld schleppen kann. Der Bauer hält ihn für betrunken, verständigt aber angesichts der Verletzungen doch die Rettung. Auch im Tullner Krankenhaus glauben die Ärzte, dass Wagner stark alkoholisiert sei. Als dieser einige Tage später den Vorfall der Polizei in St. Pölten meldet, schenkt man seinen Angaben keinen rechten Glauben. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Kollege, mir möchte eher vorkommen, der Wagner hat sich die Schmuckkollektion selber unter den Nagel gerissen und jetzt möchte er die Schuld halt einfach auf einen unbekannten Räuber schieben, das kennen wir doch. Ja, da mink schon recht haben, Kollege Rattner. Nur der Wagner hat uns doch so eine genaue Beschreibung von dem Mann gegeben. Ja, schon. Auch von dem Auto, einen grünen TKW 36. Alles recht. Allerdings vom Kennzeichen weiß er halt nur den Anfang. N-153. Ja, das ist auch schon was, nicht wahr? Aber naja, der Ordnung halber müssen wir heute wohl oder übel doch feststellen, wer da bei uns einen grünen DKW hat, dessen Kennzeichen mit N-153 anfängt. Es stellt sich heraus, dass in St. Pölten 13 Autos Marke DKW 36 zugelassen sind, deren Kennzeichen mit N-153 beginnt. Von 12 derselben werden die Besitzer mit dem Schmuckvertreter Wagner konfrontiert. Doch der Mann, der ihm so übel mitgespielt und beraubt hatte, ist nicht darunter. Sagen Sie, Herr Kollege, was machen wir jetzt mit dem 13? Ja, was soll man machen? Ja, der ist ja nicht zu Haus. Wie soll man da eine Gegenüberstellung durchführen können? Das ist es ja. Und überhaupt. Also, ich kann Ihnen sagen, nach meiner Meinung, wenn es von den anderen keiner war, dann wird es nicht gerade ausgerechnet dieser Guffler gewesen sein. Hätte sich damals die Polizei die Mühe genommen, den stets abwesenden DKW-Besitzer Max Guffler doch einmal stellig zu machen, Guffler wäre schon 1957 hinter Schloss und Riegel gekommen. Und Josephine Kammleitner, Maria Robas und Julie Naas könnten vielleicht heute noch am Leben sein. Wir brachten die Kriminaldokumentation Der Blaubart von St. Pölten, nachgezeichnet von Karl Bogner. Die Personen und ihre Darsteller waren: Erster Kommissär Peter Brandt, Zweiter Kommissär Karl Renard, Nichte der Emilie Meistritschik Monika Strauch, Oberkommissär Ernst Hagen, Gendarm Roman Frosch, Herr Robas Willi Berling, Polizeirat Gustl Weißhappel, Inspektor Herbert Hanko, Frau Naraunik Susanne Schönwiese, Frau Predota Jovita Dermota, Max Guffler Max Grieser, Untersuchungsrichter Alexander Malachowski, Johanna Huber, Maria Singer, Schwägerin der Julie Naas, Trude Berson, Robert Wagner, Karl Meerkatz. Ferner wirkten mit Eva Pavlikova und Oskar Weber. Zitator Georg Kostja. Der Sprecher war Hans Stein.